sich ohne Spaß mit Vollgas im Kreisverkehr. Ist die Lösung so leicht, dass man Angst vor der Antwort hat? Dass man sich um so kleine Sprünge keine Gedanken macht. Hab mich gefragt, wie kann man den Faden nur so verlieren, bis ich auf die Idee kam, mich einfach selbst neu zu programmieren. Ich seh die Welt, die sich dreht und schau verkehrt um durchs Teleskop. Ich bin weit weg out of space. Mir ist egal, wie es euch geht. Ich brauch kein Funk und kein Telefon. Ich bin weit weg out of space. Ich seh die Welt, die sich dreht und schau verkehrt um durchs Teleskop. Ich bin weit weg out of space. Mir ist egal, wie es euch geht. Ich brauch kein Funk und kein Telefon. Ich bin weit weg out of space. Hier und da komm ich auf die Idee, einen anderen Weg zu gehen, mal verspielt und mal gefasst. Manchmal macht mir der Nase nach einfach das unbeholfene Spaß.